ich höre so gerne Werbefunk. Leute, ich bin der Kicke Herbert. Ich mache doch immer Reklame für diesen gestylten Yuppie-Kaffee. Also privat trinke ich ja lieber den Kaffee aus Nicaragua. Die Krönung der Dröhnung. Aber pst, ich quatsche zu viel. Wenn das rauskommt, bin ich meinen Job los. Sandino-Dröhnung. Holt ihn euch bei eurem Öko-Dealer. Hör mal. Da werden 13 junge Männer gesucht für eine Ausbildung zum perfekten Liebhaber. Da würde ich mal anrufen. 215 59 59. Schule der Shivas. You want a worn out second hand Levis 501? I know where to buy it. Garage, Clothing Union. 47 Sekunden vom Nollendorfplatz. Night shopping bis 21 Uhr. Garage. Second hand. Feuer und Flamme. Die alternative Feuerbestattung in Berlin. Wir bringen euch unter die Erde. Pulverisiert oder auch ganz. Ob indisch, thailändisch, ob Totemzauber oder Voodoo-Priester. Oder schlicht mit einem Popen. Feuer und Flamme. Die alternative Feuerbestattung in Berlin. In der Oranienstraße 13. Natürlich in Kreuzberg.